Haben Sie den Wunsch, im Internet Kinderpornografie anzuklicken? Ein weißer Computerbildschirm, auf dem der kleine Pfeil der Maus hin und her springt. Ihr Wunsch ist kein Missbrauch, aber das Anklicken ist Missbrauch. Langsam wird ein Foto geladen, das Gesicht eines lachenden Mannes. Daneben der nackte Oberkörper eines Jungen. Dann wird der Ladevorgang abgebrochen. Kinder haben ein Recht auf Schutz. Ihre Familie auch. Kein Täter werden. Auch nicht im Netz. Der Fernsehspot wirbt für ein bislang einmaliges Projekt an der Berliner Charité. Eine Verhaltenstherapie für Männer, die fürchten, Kinderpornografie zu nutzen oder die Kinderpornografie bereits regelmäßig nutzen und damit aufhören wollen. Nie war es so einfach, an kinderpornografisches Material heranzukommen wie im digitalen Zeitalter. Die Internet Watch Foundation schätzt, dass mindestens 5 Millionen Bilder im Umlauf sind und dass täglich bis zu 450.000 Mal auf Kinderpornoseiten im Internet zugegriffen wird. Wobei nicht nur die Schwelle sehr niedrig ist des Zugangs zu diesen Materialien, sondern auch in der Eigenwahrnehmung nicht richtig für die Betreffenden deutlich ist, welchen Schaden sie letztlich anrichten, weil praktisch jedes Bild eine sexuelle Missbrauchshandlung zeigt. Sagt Klaus Bayer, Direktor des Instituts für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin an der Charité. Kinderpornografie wird am häufigsten von Pädophilen genutzt, von Männern also, die ausschließlich von Kindern sexuell erregt werden. Pädophilie ist eine krankhafte sexuelle Störung, die Ursachen dafür sind noch nicht bekannt. Fest steht, die Neigung bleibt ein Leben lang. Pädophile können also nicht geheilt werden, aber sie können lernen, ihre Handlungen zu kontrollieren und damit Kinder zu schützen. Das ist das Ziel der Berliner Forscher. Ob das Anschauen von Bildern auch zu tatsächlichen Übergriffen auf Kindern führe, sei wissenschaftlich noch nicht eindeutig geklärt, sagt Bayer. Aber wir können im Moment nur aus unseren Daten entnehmen, dass die Stichproben, die wir untersucht haben, mit zunehmendem Alter eine größere Belastung aufweisen, entweder Kinderpornografie genutzt zu haben oder sogar beide Delikte begangen zu haben. Das heißt, Kinderpornografie genutzt und auch sexuelle Übergriffe begangen. Die Wissenschaftler möchten die pädophilen Männer deshalb so früh wie möglich erreichen. Am besten noch bevor sie sich das erste Mal entsprechende Bilder im Netz heruntergeladen haben. 24 Therapieplätze stehen dafür zur Verfügung. Die Therapeuten unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. Die Männer, die in der Charité Hilfe suchen, werden also nicht angezeigt, selbst wenn sie Kinderpornos im großen Stil besitzen. In Gruppen und Einzelsitzungen sollen sie dann lernen, sich von Kinderpornos fernzuhalten und vor allem Mitleid mit den Opfern zu entwickeln. Die Patienten können auch Medikamente einnehmen, die ihre sexuellen Impulse hemmen. Für uns ist immer maßgeblich, dass der Betreffende selber erkennt, er hat die Verantwortung. Und wenn er nicht selbst ausreichend in der Lage ist, die Verhaltenskontrolle sicherzustellen, dann haben wir als zusätzliche Möglichkeit eben Medikamente. Die Therapieansätze der Berliner Forscher sind nicht ganz neu. Vor 4 Jahren haben sie bereits damit begonnen, Pädophile zu therapieren und so zu verhindern, dass sie tatsächlich ein Kind missbrauchen. 1.000 Männer aus ganz Deutschland haben seitdem bei der Charité Hilfe gesucht. Etwas mehr als 200 konnten in das Projekt aufgenommen werden. Klaus Bayer und seine Kollegen haben damals gezeigt, dass sich die Betroffenen tatsächlich besser kontrollieren konnten. In einem Punkt war die Therapie jedoch nicht so erfolgreich. Mitleid mit den Opfern war den Männern nur schwer nahezubringen. Dahingehend habe man das Konzept für die neue Therapie verbessert, sagt Klaus Bayer. Und hier werden wir die Opferempathie auch dadurch anheben, indem wir Opferschicksale darstellen, weil sich die Auseinandersetzung mit den Opfern bei den betroffenen Männern meist darauf beschränkt, dass sie eben das Bild sehen. Möglicherweise ein Kind, was gar nicht so leidend aussieht in der Missbrauchssituation und daraus den Schluss ziehen, dass das alles eigentlich nicht so problematisch sein kann. Die Forscher hoffen nachweisen zu können, dass Nutzer von Kinderpornografie das Therapieangebot annehmen und dass die Maßnahmen bei ihnen anschlagen. Langfristig sollte es in jedem Bundesland eine Anlaufstelle für Männer mit pädophilen Neigungen geben. Das fordert auch die Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel, die Charité mit unterstützt. Nur so könne man Männern in ganz Deutschland dabei helfen, nicht zum Täter zu werden.